Eine sehr rätselhafte Sache. Eine Urschrift der Goldenen Bulle gab es eigentlich gar nicht, oder besser gesagt, nicht nur eine maßgebende Originalschrift war vorhanden, sondern mindestens zwei Niederschriften des Königswahlgesetzes lagen angeblich in der kaiserlichen Kanzlei als Unterlagen für die Abschriften vor, mindestens zwei verschiedene Urschriften also. Es hilft uns kein Sträuben, denn die Untersuchung der textlichen Verwandtschaftsverhältnisse führt zwangsläufig zu diesem Überraschungsschluss. Immer treuherzig vorausgesetzt natürlich, die Exemplare der Goldenen Bulle, so wie sie vorliegen, seien echte, unangetastete Schriftstücke. Einen offiziellen, einheitlichen Text des wichtigen Gesetzes herzustellen, darauf legte angeblich keiner der Beteiligten Wert. Da waren eben zwei oder drei textlich verschiedene Konzepte oder wie man die Vorlagen bezeichnen will, und jeder Kurfürst und die kaiserliche Kanzlei selbst konnte sich nun aussuchen, nach welchem Konzept man seine Abschrift ausfertigen lassen wollte. Einerseits ging es nun bei dieser Abschriftnahme höchst flüchtig zu, die Fehlerhaftigkeit aller durch Besiegelung beglaubigten authentischen Exemplare zeugt von einem hohen Grad von Sorglosigkeit, Seite 177. Andererseits hörten wir jedoch, dass man auch große Sorgfalt walten ließ, denn einige Exemplare sind systematisch durchkorrigiert. Man verglich sogar die Abschriften miteinander. Man ließ aber doch wieder einige konsequente Fehler herzensruhig stehen. Eine rätselhafte Geschichte, fürwahr. Es wäre Zeitverschwendung, sich noch länger mit den Exemplaren der Goldenen Bulle aufzuhalten, denn für meinen Leser liegt die Lösung aller Rätsel auf der Hand. Die wieder einmal krass auftretende gewollte Abweichung, der absichtliche Widerspruch, wie sie besonders in der sinnvollen Flüchtigkeit offenbar wird, beweist schlagend, dass sämtliche Exemplare der Goldenen Bulle gelehrte Fabrikate der großen Fälschungsaktion sind. Aus einem guten Grunde betrifft der gewollte Widerspruch im vorliegenden Falle nicht die inhaltliche, sondern die formale, textliche Seite. Um das nämlich sogleich zu betonen, die Goldene Bulle ist nicht etwa in allen Bestimmungen glatt erdichtet, sondern sie liefert trotz der erfolgten tendenziösen inhaltlichen Teilumfälschung im Wesentlichen echtes Staatsrecht. Das Gesetz sollte ja in der Praxis Verwendung finden, nicht etwa bloß wie der große Haufen der gefälschten mittelalterlichen Akten und Urkunden als gelehrtes Fälschungsfabrikat nur für die Archive geschmiedet werden. Aber warum musste denn das Königswahlrecht überhaupt gefälscht werden? Unter anderem deshalb, weil die Bestimmungen der Goldenen Bulle in Wahrheit nicht aus dem Jahre 1356, überhaupt nicht aus Karls des Vierten Zeit stammen, sondern einen Rechtszustand erst des folgenden Jahrhunderts darstellen. Das will sagen, die Goldene Bulle als solche ist zurückdatiert worden. Um nun die Notwendigkeit solcher Zurückdatierung seitens der Fälscher zu verstehen, müssen wir den Zweck unseres Gesetzes ins Auge fassen. Die Goldene Bulle regelt die deutsche Königswahl, indem sie das Recht der sieben Kurfürsten bezüglich des Wahlgeschäftes schriftlich fixiert. Dass gerade sieben, und zwar drei geistliche und vier ganz bestimmte weltliche Kurfürsten den König kiesen durften, war, so gibt die Überlieferung zu verstehen, zu Karls Zeiten seit langem anerkannte Rechtsgewohnheit. Mindestens seit 1257 soll eben diesen bestimmten sieben Fürsten vor allen übrigen Reichsfürsten das Vorrecht der Wahl des deutschen Herrschers eingeräumt worden sein. Früher hatten und übten alle Reichsfürsten das Wahlrecht aus. Noch um das Jahr 1200 verhielt sich das so, und gewisse angesehene geistliche und weltliche Fürsten, eben die späteren sieben allein Kurfürsten, hatten damals nur einen Vorrang bei der Abgabe der Wahlstimmen. Sie durften zuerst abstimmen. Im Verlaufe eines halben Jahrhunderts etwa muss sich dann die Entwicklung des Wahlrechts nach einer bestimmten Richtung hin förmlich überstürzt haben. Denn, wie schon gesagt, Im Jahre 1257 sahen sich alle Reichsfürsten rechtlich von dem Königswahlgeschäft ausgeschlossen, bis auf die 7 Vorrangwähler, die also nun Alleinwähler geworden waren. Eine überraschende Entwicklung, so konstatieren ein wenig befremdet auch unsere Historiker. Aber da unsere relativistischen Forscher demütige Sklaven der Überlieferung sind, so finden sie sich eben mit der Tatsache der aus den Quellen zu folgenden Entwicklung des Wahlrechts ab. Für jeden unbefangenen Denker ist jedoch die geschilderte Entwicklung ein Rätsel. Man vermag nämlich von der sonst so redseligen, gefälschten Überlieferung durchaus nicht zu erfahren, welche politischen Kräfte solche Entwicklung bewirkt haben. Die Entwicklung vollzieht sich im leeren Raum oder, wenn man will, durch Fügung des Schicksals. In der rauen Wirklichkeit verläuft aber eine politische Entwicklung des Wahlrechts nicht durch Fügung, sondern unter dem Druck politischer Kräfte. Wie nur konnten sich alle übrigen Reichsfürsten, es waren ja sehr angesehene und mächtige unter ihnen, das wichtige Königswahlrecht widerstandslos entreißen lassen? Hierüber tiefes Schweigen der Quellen. Die 7 bevorrechteten Reichsfürsten sind deshalb schließlich zu Alleinwählern geworden, weil sie sogenannte Erzämter verwalten, deuten manche Quellen an. Das mag immerhin noch den alten Vorrang bei der Stimmabgabe einigermaßen erklären, nimmermehr aber die widerstandslose Ausschaltung aller übrigen Reichsfürsten. Bloch spricht von einer Logik der Tatsachen, die solche Ausschaltung zuwege gebracht habe, aber leider, leider, die Tatsachen sind unauffindbar. Hiermit hängt eng zusammen ein weiteres psychologisches Rätsel. Setzen wir noch einmal den Fall, die Überlieferung sei echt, so mussten also die Zeitgenossen jener Entwicklung genau davon unterrichtet sein, seit wann und wie das Recht der Alleinwahl der 7 Kurfürsten entstanden war. Aber nun erleben wir eine Riesenüberraschung. Ausgerechnet die Zeitgenossen fangen an, sich über die mutmaßliche Entstehung des Kurfürstentums die Köpfe zu zerbrechen und wunderliche Märchen darüber in die Welt zu setzen. Man lese nur, was Buchner über die Kurfürstenfabel zusammengetragen hat. Über etwas, das jedermann wissen musste, begann plötzlich ein gewaltiges Rätselraten. Wenn es überhaupt noch nötig wäre, nach Beweisen für die erfolgte systematische Verfälschung der spätmittelalterlichen Quellen zu suchen, hier hat man wieder einen wundervollen psychologischen Beweis dafür in die Hand bekommen. Den speziellen Tatbestand, dass die Goldene Bulle nicht auf den Reichstagen zu Nürnberg und Metz im Jahre 1356 entstanden ist, gibt nun die gefälschte Überlieferung ungewollt selbst zu. Wir hören nämlich: Merkwürdig ist, wie überaus geringfügig die Spuren sind, welche der Akt der Gesetzgebung in den gleichzeitigen Aufzeichnungen hinterlassen hat. Die Zeitgenossen sind fast durchweg achtlos an ihr vorübergegangen. Selbst die auf den Reichstagen, auf denen das Gesetz publiziert wurde, anwesenden Personen schienen von den bedeutsamen Vorgängen, abgesehen natürlich von den unmittelbar beteiligten Kreisen, kaum etwas bemerkt zu haben. In dem kurz nach Weihnachten 1356 von den anwesenden Straßburger Ratsboten über diesen Tag erstatteten Bericht wird von allen möglichen Dingen gehandelt, von der an demselben Tag vollzogenen Publikation des Gesetzes kein Wort. Von den gleichzeitigen chronikalischen Quellen erwähnt nur eine die Nürnberger Gesetzgebung, und zwar in der allerdürftigsten Weise. Seite 3.